Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. You see, if you take this one Bible verse only as like very seriously Wenn du diesen einen Bibelvers sehr ernst nimmst and obeyed, und ihn befolgst, it's the end of all stress. ist es vorbei mit dem ganzen Stress. I know so many stressed Christians. Ich kenne so viele gestresste Christen. They're trying to find the solution here, there and everywhere. Sie versuchen die Lösung hier, dort und überall zu finden. Some of them pay a lot of money to pay expensive therapy to overcome the stress. Manche von ihnen zahlen viel Geld für eine teure Therapie, um ihren Stress zu überwinden. I have the best therapy. Ich habe die beste Therapie. Walk in humility. Wandle in Demut. Pour out every worry and stress upon God and leave it there. Never touch it again. Schütte jede Sorge und jeden Stress auf Gott und lass sie dort und rühre sie nie wieder an. Experience is tender love and care, and that's the best therapy you can have. Erlebe seine zärtliche Liebe und Fürsorge. Das ist die beste Therapie, die du haben kannst. Sometimes I say to the people around me, Manchmal sage ich zu den Menschen um mich herum, it is almost shocking to see how little Christians trust God. dass es fast schockierend ist zu sehen, wie wenig Christen Gott vertrauen. We have used many, many Christian phrases in a very light way. Wir benutzen viele christliche Ausdrücke auf eine sehr leichte Art und Weise. And one of them is, I believe or I trust God. Eine davon ist, ich glaube oder ich vertraue Gott. A person who truly has learned to trust God Jemand, der wirklich gelernt hat, Gott zu vertrauen, will never, ever, ever again be able to stress or worry. wird nie wieder in der Lage sein, sich zu stressen oder zu sorgen. Because those two are like day and night. Denn diese beiden sind wie Tag und Nacht, Like darkness and light. wie Dunkelheit und Licht. The beginning of true trust is the end of all worry. Der Anfang von wahrem Vertrauen ist das Ende aller Sorgen. And the beginning of worry is always the end of true trust. Und der Anfang von Sorgen ist immer das Ende von wahrem Vertrauen. Some things do not mix and they never will mix. Manche Dinge passen nicht zusammen und werden nie zusammenpassen. Trust and worry never will mix. Vertrauen und Sorge passen nie zusammen. So my dear friend, I really decided to help you because I see people stressed all over the world. Mein lieber Freund, ich möchte dir wirklich helfen, denn ich sehe überall auf der Welt gestresste Menschen. My heart breaks. Das tut mir im Herzen weh. So next time that you are tempted to worry about this, that, the future, the past, the present, Wenn du also das nächste Mal versucht bist, dir über dieses oder jenes, die Zukunft, die Vergangenheit oder die Gegenwart Sorgen zu machen, just pause, take a deep breath halte einfach inne, atme tief durch and tell yourself, und sage dir, if I do not put that worry upon God and leave it there, I'm proud. wenn ich diese Sorge nicht Gott bringe und sie dort lasse, bin ich stolz. I don't want to be proud. Ich will nicht stolz sein. There you go, God. You have it, and I'm going to leave it there. Bitte sehr Gott, hier hast du sie und ich lasse sie dort. And when the temptation comes back, Und wenn die Versuchung zurückkommt, worry about this, that, and the other, sich über dieses und jenes zu sorgen, simply stay firm. bleib einfach standhaft. Say, I've already decided to leave it with God. I'm not picking it up anymore. Sag, ich habe schon beschlossen, es bei Gott zu lassen. Ich nehme es nicht mehr zurück. Now in verse 8, In Vers 8 he's telling us to be well balanced and always alert. sagt er uns, seid ausgeglichen und immer wachsam. And then, we know this famous verse, the devil goes around like a roaring lion. That's how the New King James translates it. Und dann kennen wir diesen berühmten Vers, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, so heißt es in der New King James Übersetzung. And we are going to talk about this, but first let's talk about being alert. Darüber sprechen wir noch, aber zunächst reden wir über wachsam sein. When the Bible here says that we need to be well balanced and always alert, Wenn die Bibel hier sagt, dass wir ausgeglichen und immer wachsam sein sollen, I really like how the Passion puts it, and I'm telling you why. gefällt mir die Passion-Übersetzung sehr gut und ich sage dir auch warum. Because the word for alert in the Greek, Denn das griechische Wort für wachsam it actually means to pay very strict and close attention. bedeutet eigentlich sehr genau und aufmerksam sein. To make sure that there is no sudden problem gonna hit you. Um sicherzugehen, dass einen nicht unerwartet ein Problem trifft. So that means be alert, be careful. Das bedeutet also, sei wachsam, sei vorsichtig. But it's interesting, the first part, the Passion, translated to be well balanced. Interessant ist aber, dass die Passion den ersten Teil mit seid ausgeglichen übersetzt. Many Bible translations simply say be sober. In vielen Bibelübersetzungen heißt es einfach seid nüchtern. But what does it really mean to be sober? Most Christians don't even know what that means. Aber was bedeutet es, wirklich nüchtern zu sein? Die meisten Christen wissen nicht einmal, was das bedeutet. I mean, in the English language, it basically means don't get drunk. Im Englischen bedeutet es im Grunde, dass man sich nicht betrinken soll. But if you look in the original Greek, aber im griechischen Original, it actually has the meaning of being very, very calm. Bedeutet es so viel wie sehr, sehr ruhig sein. Like in English, it's this beautiful phrase, to be calm and collected in spirit, that means you don't let your emotions control you. Wie im Englischen der schöne Satz, to be calm and collected in spirit, was bedeutet, dass du dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen lässt. So Peter is telling us, Petrus sagt uns also, in words we can easily understand, mit Worten, die wir leicht verstehen können, you have to be always watchful, it means be on the guard. Du musst immer wachsam sein, das heißt, du musst auf der Hut sein. But remain in this calm state of heart. Bleibe aber in diesem ruhigen Zustand des Herzens. I'm more and more, as I study about the heart, and I love to continue to study. Je mehr ich über das Herz studiere, und ich liebe es, weiter zu studieren, the more I study, the more I realize. Je mehr ich studiere, desto mehr wird mir klar, that nobody is able to walk in true, overcoming, victorious faith. Dass niemand in der Lage ist, in wahrem, siegreichem Glauben zu wandeln, who doesn't learn to control his feeling instead of being controlled by his feelings. Der nicht lernt, seine Gefühle zu kontrollieren, anstatt von seinen Gefühlen kontrolliert zu werden. And this is what Peter's telling us. Genau das ist es, was Petrus uns sagt. He says, listen, you guys, just remain calm and be on the watch. Er sagt, hört zu, Leute, bleibt ruhig und seid auf der Hut. Look, in the days, in the age we live in, if we ever needed this advice, it's today. In der heutigen Zeit brauchen wir diesen Rat mehr als jemals zuvor. Everything around us is shaking. Alles um uns ist erschüttert. So, be calm. Also bleib ruhig. And then Peter tells us why this is so important. Dann erklärt uns Petrus, warum das so wichtig ist. And that's what I will tell you tomorrow. Das erzähle ich dir morgen.